spät nach Hause. Vom Vater gibt's ein Paar's Maul. Marsch an deine Arbeit. Unser Kind ist so stinkend faul. Auf deinen Erfolgsweg haben sie programmiert und dich von Anfang an auf Karriere trainiert. Kinder werden erwachsen in Straßen voller Resignation. Dein Leben bestimmen deine Eltern und Alkohol ist deine Endstation. Große warme Augen werden klein und kalt. Meine Jugend geht verloren zwischen Beton und Beton. Beton und Beton, Beton und Beton. Woo! Du willst mit deinem Aussehen protestieren, doch deine Eltern werden dich niemals verstehen. Sie belegen dich mit lächerlichen Strafen, so darfst du nicht auf die Straße gehen. Sie wollen dich ins Durchschnittskorsett, in ihrer Nobel-Karriere-Welt. Und wenn sie dich erst klein kriegen, oh, wie ihnen das gefällt. Kinder werden erwachsen in Straßen voller Resignation. Dein Leben bestimmen deine Eltern und Alkohol ist deine Endstation. Große warme Augen werden klein und kalt. Meine Jugend geht verloren zwischen Beton und Beton. Beton und Beton, Beton und Beton. Woo! Aber du bist schließlich alt genug und kannst auch machen, was dir gefällt. Wenn du verlernst zu hassen, entdeckst du das Schöne auf dieser Welt. Zwischen Beton und Beton, Beton und Beton, auf dem Friedhof der Gefühle. Zwischen Beton und Beton, Beton und Beton. Woo! Zwischen Beton und Beton, Beton und Beton, Beton und Beton, Beton und Beton, Beton und Beton, Beton und Beton, Beton und Beton, Beton und Beton, Beton und Beton, Beton und Beton, Beton, Beton, Beton, Beton.